hat gesagt, ich sterbe unter Qualen. So viele Sünder, einer muss dafür bezahlen. Ich habe Angst, doch ich sag ja und Amen. Schließlich heiß ich Jesus und bin Gottes Samen. Gott ist erzürnt und du bist meine Freundin. Er kann uns sehen, auch wenn ich mit dir allein bin. Er schaut nie weg und wäschst du mir die Füße. Süße, achtet er darauf, ob ich's genieße. Du heißt Maria, Maria Magdalena. Das ist zu lang, ich nenn dich lieber Lena. So kurz nach der Fastenzeit bist du noch viel schöner. Du heißt Maria und ich liebe dich, Lena. Maria Magdalena. Gott lebt allein, das macht auf Dauer prüde. Vater teilt nicht mein Ideal von Nächstenliebe. Er will uns trennen und mich deshalb schlachten. Scheinbar ist er radikaler als wir dachten. Du heißt Maria, Maria Magdalena. Das ist zu lang, ich nenn dich lieber Lena. So kurz nach der Fastenzeit bist du noch viel schöner. Du heißt Maria und ich liebe dich Lena. Ich trag mein Kreuz und dann schlagen sie mich dran. Ich schau mich um mich rum, ein schaulustiger Antrang. Wie man das bloß unterhaltsam finden kann. Da seh ich dein Gesicht von in der Menge, denn du stehst am Kreuz mit Tränen in den Augen. Ich seh hinab zu dir und kann mein Glück kaum glauben. Gott meint es gut, deshalb lässt er mich büßen. Guck mal, ich hab Nägel in Händen und Füßen. Du heißt Maria, Maria Magdalena. Das ist zu lang, ich nenn dich lieber Lena. So kurz nach der Fastenzeit bist du noch viel schöner. Du heißt Maria und ich liebe dich Lena. Du heißt Maria, Maria Magdalena. Das ist zu lang, ich nenn dich lieber Lena. So kurz nach der Fastenzeit bist du noch viel schöner. Ich kann nicht lügen und ich liebe dich Lena. Ich kann nicht klagen und ich liebe dich, Lena. Jetzt werde ich sterben und ich liebe dich, Lena.